und er dachte an Pippin. Aber dabei wurde er nur noch unruhiger. Der arme Pippin, der saß jetzt wohl eingeschlossen in der großen steinernen Stadt, einsam und in Angst. Merry wünschte sich, er wäre ein großer, starker Reiter wie Eomer und könnte ein Horn blasen oder irgendwas Mannhaftes tun und seinem Freund im Galopp zu Hilfe eilen. Er setzte sich auf und lauschte dem Getrommel, das wieder begonnen hatte, jetzt ziemlich nah. Dann hörte er leise Stimmen und sah trübe, halb verhüllte Laternen zwischen den Bäumen hindurchgehen. In der Nähe begannen Männer, sich tastend im Dunkeln zu bewegen. Jemand sehr Großes kam, stolperte über ihn und verwünschte die Baumwurzel. Er erkannte Marschall Elfhelms Stimme. »Ich bin keine Baumwurzel, mein Herr«, sagte er, »und auch kein Sattelsack, sondern ein armer, getretener Hobbit. Um es wieder gut zu machen, könntest du mir wenigstens sagen, was im Gange ist.« »Alles, was ich in dieser teuflischen Dunkelheit auf den Beinen halten kann«, sagte Elfhelm. »Aber der König hat Nachricht geschickt, dass wir uns bereithalten müssen. Es kann sein, dass Befehl zu einem plötzlichen Aufbruch ergeht.« »Kommt denn der Feind?« fragte Merry besorgt. »Sind das deren Trommeln?« »Ich habe schon gedacht, ich bilde es mir nur ein, weil es niemand sonst zu bemerken schien.« »Nein, nein«, sagte Elfhelm. »Der Feind ist auf der Straße, nicht in den Hügeln.« »Was du da hörst, sind die Wasa, die wilden Waldmenschen. So reden sie miteinander über Entfernungen. Sie hausen immer noch im Druadan-Wald, heißt es. Überreste eines alten Volkes sollen sie sein, gering an Zahl. Und sie leben im Verborgenen, wild und scheu wie die Tiere. Sie haben keinen Krieg mit Gondor oder der Mark, aber jetzt sind sie in Sorge wegen der Dunkelheit und wegen der Orks. Sie befürchten die Wiederkehr der dunklen Jahre, die ja auch gar nicht so unwahrscheinlich ist. Seien wir dankbar, dass sie nicht Jagd auf uns machen. Es heißt, sie schießen mit Giftpfeilen und sind unvergleichlich waldkundig. Aber nun haben sie Theoden ihre Dienste angeboten. Einer ihrer Häuptlinge wird eben zum König geführt. Da hinten siehst du die Lichter. So viel habe ich gehört, mehr weiß ich auch nicht. Aber jetzt muss ich mich um meinen Befehl kümmern. Pack dich zusammen, Herr Sattelsack. Er verschwand im Dunkeln. Das Gerede von den wilden Waldmenschen und ihren Giftpfeilen behagte Merry gar nicht. Aber ganz abgesehen davon lastete eine zentnerschwere Bedrückung auf ihm. Dieses Warten war unerträglich. Er musste wissen, was nun geschehen würde. Er stand auf und schlich vorsichtig der letzten Laterne nach, die noch nicht zwischen den Bäumen verschwunden war. Wo man unter einem hohen Baum ein kleines Zelt für den König aufgestellt hatte. Eine große Laterne, oben abgedeckt, hing an einem Zweig und warf einen blassen Lichtkreis nach unten. Da saßen Theoden und Eomer, und vor ihnen auf dem Boden hockte ein seltsames Mannsbild, verwittert wie ein alter Stein, und die spärlichen Barthaare bestoppelten sein klumpiges Kinn wie trockenes Moos. Er war breit und stämmig, mit kurzen Beinen und dicken Armen, und als Kleidung trug er nur etwas Gras um die Hüften. Merry war, als habe er ihn schon einmal gesehen, und die Puckelmenschen von Dunhark fielen ihm ein. Hier schien eines dieser alten Bilder wieder zum Leben erwacht zu sein. Oder vielleicht war er ja ein echter Nachkomme der Kreaturen, die sich die alten Steinmetze vor unzähligen Jahren zum Modell genommen hatten. Als Merry näher herankroch, herrschte Schweigen. Aber dann sprach der Wilde anscheinend zur Antwort auf eine Frage. Seine Stimme war tief und kehlig, doch zu Merrys Überraschung sprach er die Gemeinsprache, wenn auch stockend und mit manchen unpassenden Wörtern. »Nein, Pferdemenschenvater«, sagte er, »nicht kämpfen wir, jagen nur, töten Gorgun im Wald, hassen Orkvolk. Du hast Gorgun auch, wir helfen, wie wir können. Waldmenschen haben lange Ohren und lange Augen, kennen alle Pfade. Waldmenschen hier schon vor Steinhäusern, vor Langmenschen, die aus dem Wasser kommen.« »Aber Hilfe brauchen wir im Krieg«, sagte Eomer. »Wie wollt ihr uns helfen, du und dein Volk?« »Kundschaften«, sagte der Wilde. »Wir gucken vom Berg, steigen auf großen Berg, gucken runter. Steinstadt ist zu, draußen Feuer, jetzt drinnen auch Feuer. Du willst hin, musst eilen. Aber Gorgun und Menschen von weit weg. Er zeigte mit seinem kurzen, knorrigen Arm nach Osten. »Sitzen auf Pferdestraße. Viele, viele, mehr als Pferdemenschen.« »Wie willst du das wissen?« sagte Eomer. Das platte Gesicht des Alten und die dunklen Augen verrieten keine Regung, aber seine Stimme wurde brummig vor Ärger. »Waldmenschen sind wild, frei, keine Kinder«, antwortete er. »Ich bin großer Häuptling Ganburi Gan. Ich kann viel zählen. Sterne am Himmel, Blätter an Bäumen, Männer im Dunkeln. Ihr seid ein Doppelhandfuß, Doppelhandfüße, mal zwei Hände, ein Fuß. Sie sind mehr. Große Schlacht. Und wer siegt? Und viele, viele mehr ummauern von Steinhäusern.« »O weh, was er sagt, ist nur allzu wahr«, sagte Theoden. »Und unsere Kundschafter sagen, sie haben die Straße mit Gräben und Pfahlreihen gesperrt. Wir können sie nicht mit einer schnellen Attacke wegfegen.« »Und schnell muss es gehen«, sagte Eomer. »Mundburg steht in Flammen.« »Lasst Ganburi Gan ausreden«, sagte der Wilde. »Mehr als eine Straße kennt er. Wird euch Straße führen, wo keine Gruben, keine Gorgun, nur Waldmenschen und Tiere. Viele Wege wurden gemacht, als Steinhausvolk stärker war, haben Berge zerschnitten, wie Jäger Fleisch von Tieren schneiden. Waldmenschen glauben, sie konnten Steine essen, fuhren mit großen Wagen durch den Duadan nach Rimon, fahren nicht mehr. Straße vergessen, aber nicht von Waldmenschen. Überm Berg und hinterm Berg liegt sie noch unter Gras und Baum. Von dort hinterm Rimon und bis zum Den, da zuletzt wieder auf Pferdemenschenstraße. Waldmenschen zeigen euch diese Straße. Dann tötet ihr Gorgon und vertreibt böses Dunkel mit blankem Eisen, und Waldmenschen schlafen wieder ruhig im wilden Wald.« Eomer und der König redeten miteinander in ihrer Landessprache. Dann wandte sich Theoden an den Wilden. »Wir nehmen dein Anerbieten an«, sagte er. »Zwar lassen wir dann ein feindliches Heer in unserem Rücken, aber was tut's, wenn die Steinstadt fällt, gibt es für uns keine Heimkehr. Wird sie gerettet, so ist das Orkheer seinerseits abgeschnitten. Wenn du dich als treu erweist, Ganburi Gan, wollen wir dich reich belohnen, und für immer sollst du als Freund der Mark gelten.« »Tote sind nicht Freunde von Lebenden und geben ihnen keine Belohnungen«, sagte der Wilde. »Aber wenn du nach der Dämmerzeit noch lebst, dann lass Waldmenschen in ihren Wäldern in Ruhe und jag sie nicht länger wie Tiere. Ganburi Gan führt euch nicht in Fallen. Er geht selbst mit Pferdemenschen, Vater, und führt er dich falsch, du tötest ihn.« »So sei es«, sagte Theoden. »Wie lange wird es dauern, bis wir die Feinde umgangen haben und wieder auf die Straße kommen?« fragte Eomer. »Wir müssen im Schritt reiten, wenn du uns führst. Und der Weg ist sicherlich schmal.« »Waldmenschen sind schnell zu Fuß«, sagte Gan. »Weg ist für vier Pferde breit drüben im Steinkarrental.« Er deutete mit der Hand nach Süden. »Aber schmal am Anfang und zuletzt. Waldmenschen könnten von hier bis zum Den laufen, von Sonnenaufgang bis Mittag.« »Dann müssen wir für die Führer mindestens mit 7 Stunden rechnen«, sagte Eomer, »für das ganze Heer aber eher mit 10 Stunden. Unvorhergesehenes kann uns aufhalten. Und wenn das Heer weit auseinandergezogen aus den Bergen herauskommt, kann es eine Weile dauern, bis es in Schlachtordnung ist. Welche Stunde ist jetzt?« »Wer soll das wissen«, sagte Theoden, »jetzt ist immer Nacht.« »Ist immer dunkel, aber ist nicht immer Nacht«, sagte Gan. »Wenn Sonne kommt, wir fühlen sie, auch wenn verborgen. Schon steigt sie übers Ostgebirge, Tag beginnt in den Himmelsfeldern.« »Dann müssen wir so bald wie möglich aufbrechen«, sagte Eomer. »Trotzdem können wir nicht hoffen, Gondor heute noch zu Hilfe zu kommen.« Was sie noch sagen mochten, sondern huschte davon, um sich marschfertig zu machen. Dies war nun wohl die letzte Etappe vor der Schlacht. Es kam ihm nicht sehr wahrscheinlich vor, dass viele sie überleben würden, aber er dachte an Pippin und das brennende Minas Tirith und schob die eigene Furcht beiseite. Alles ging gut an diesem Tag, und von den Feinden, die ihnen auflauerten, bekamen sie nichts zu hören oder zu sehen. Die Wilden schirmten sie durch erfahrene Jäger ab, damit kein herumstreifender Ork oder Späher von den Bewegungen in den Bergen etwas bemerken konnte. Das Licht war trüber denn je, als sie sich der belagerten Stadt näherten, und die Männer zogen in langen Reihen dahin wie Schatten von Menschen und Pferden. Jede Schwadron wurde von einem Waldmenschen geführt, der alte Gan Burigan aber lief neben dem König her. Zu Anfang waren sie langsamer als erhofft vorangekommen, denn über die dicht bewaldeten Hügelkämme hinter ihrem Lager und dann hinab ins versteckt liegende Steinkarrental hatten die Reiter ihre Pferde am Zügel führen müssen. Es war spät am Nachmittag, als die Spitze des Zuges zu dem breiten Streifen grauen Buschwalds kam, der sich über den Osthang des Amundin hinaus erstreckte und eine breite Lücke in der Hügelkette verhüllte, die sich vom Nardol im Westen bis zum Din im Osten hinzog. Durch diese Lücke hatte die alte Wagenstraße wieder auf die Hauptstraße geführt, die Reiterstraße, auf der man von der Stadt durch Anorien nach Westen gelangte. Doch nun hatte seit vielen Menschenaltern der Wald wieder von ihr Besitz ergriffen, und sie war verfallen und unter den Laubschichten ungezählter Jahre begraben. Der Wald aber gab den Reitern die letzte Hoffnung auf Deckung, bevor sie ins offene Feld zogen, denn dahinter lagen die Straße und die Ebene des Anduin. Doch nach Südosten zu waren die Hänge kahl und felsig, wo sich das Land buckelte und Stufe für Stufe zu dem hohen Massiv und den Schultern des Mindoluin hin anstieg. Der vorderste Trupp hielt an, und als die Nachfolgenden in langer Reihe aus der Talenge herauskamen, verteilten sie sich auf Lagerplätze unter den grauen Bäumen. Der König rief die Hauptleute zur Beratung. Eomer schickte Kundschafter aus, die die Straße beobachten sollten, aber der alte Gan schüttelte den Kopf. »Nicht gut, Pferdemänner zu schicken«, sagte er. »Waldmänner haben schon alles gesehen, was zu sehen ist in der trüben Luft, werden bald kommen und hier mit mir sprechen.« Die Hauptleute kamen, und dann krochen gut getarnte andere Pukelgestalten zwischen den Bäumen hervor. Sie sahen dem alten Gan so ähnlich, dass Mary sie kaum auseinanderhalten konnte. Mit Gan redeten sie in einer fremden, kehligen Sprache. »Waldmenschen sagen vieles«, sagte er, »vor allem seid vorsichtig. Noch viele Menschen im Lager hinterm Din, eine Stunde zu Fuß nach dort.« Und er deutete nach Westen zu dem schwarzen Leuchtfeuerberg. »Aber niemand zu sehen von hier bis zur neuen Mauer des Steinvolks. Dort viele an der Arbeit. Mauern stehen nicht mehr. Gorgon werfen sie nieder mit Erddonner und Keulen von schwarzem Eisen. Sie fühlen sich sicher und sehen nicht um sich, denken, ihre Freunde bewachen alle Straßen.« Der alte Gan machte ein sonderbar gurgelndes Geräusch. Anscheinend war das seine Art zu lachen. »Gute Nachrichten«, rief Eomer. »Mitten in dieser Finsternis wieder ein Fünkchen Hoffnung. Oft gereichen die Tücken des Feindes uns zum Vorteil. Sogar die verfluchte Dunkelheit hat uns als Tarnkappe gedient. Und jetzt, wo seine Orks darauf brennen, in Gondor keinen Stein auf dem anderen zu lassen, haben sie mir eine schwere Sorge abgenommen. Die Außenmauer hätten sie lange gegen uns halten können. Nun können wir durchpreschen, wenn wir einmal so weit gekommen sind.« »Abermals danke ich dir, Gan Burigan aus den Wäldern, für deine Nachrichten und deine Führung«, sagte Theoden. »Glück sei mit dir.« »Tötet Gorgun, tötet Orgvolk, nichts anderes freut Waldmenschen«, antwortete Gan. »Vertreibt schlechte Luft und Dunkel mit blankem Eisen.« »Zu diesem Zweck sind wir weit geritten«, sagte der König, »und wir wollen's versuchen. Aber erst morgen wird man sehen, was wir ausrichten können.« Gan Burigan hockte sich nieder und berührte zum Zeichen des Abschieds den Boden mit seiner wulstigen Stirn. Dann stand er auf, wie um zu gehen. Aber er blieb stehen und blickte auf wie ein erschrockenes Waldtier, das einen fremden Geruch wittert. Seine Augen begannen zu strahlen. »Wind dreht«, rief er. Und gleich darauf waren er und seine Genossen in der Dämmerung verschwunden, und keiner der Reiter von Rohan sah sie je wieder. Nicht viel später hörte man von Osten wieder das leise Getrommel. Doch niemand im ganzen Heer befürchtete von den Wilden nunmehr einen Verrat, so fremd und abstoßend sie auch erscheinen mochten. »Nun brauchen wir keine Führung mehr«, sagte Elfhelm, »denn unter uns sind Männer, die schon in Friedenszeiten nach Mundburg geritten sind, wie ich selbst auch. Wo wir auf die Straße kommen, biegt sie nach Süden ab, und dann sind es noch 7 Wegstunden bis zur Mauer um die Stadtfelder. Auf dem größten Teil der Strecke wächst dichtes Gras beiderseits der Straße. Hier glaubten Gondors reitende Boten immer die höchste Geschwindigkeit erreichen zu können. Wir können dieses Stück schnell und ohne viel Lärm hinter uns bringen. Dann, weil wir blutigen Taten entgegengehen und all unsere Kräfte brauchen werden, sagte Eomer, empfehle ich nun zu rasten und bei Nacht wieder aufzubrechen. Dann können wir es so einrichten, dass wir mit dem ersten Morgenlicht, sofern der Morgen uns etwas davon gönnt, oder in dem Augenblick auf dem Schlachtfeld erscheinen, in dem unser Gebieter das Zeichen gibt. Dem stimmte der König zu, und die Hauptleute gingen zu ihren Schwadronen. Doch bald kam Elfhelm noch einmal. »Die Kundschafter haben hinter dem grauen Wäldchen nichts Berichtenswertes gesehen, Gebieter«, sagte er, »bis auf 2 Männer, beide tot, und 2 tote Pferde.« »Und«, sagte Eomer, »was ist mit ihnen?« »Nur so viel, Herr. Sie waren Meldereiter von Gondor. Einer war vielleicht Hirgon. Jedenfalls hielt er den roten Pfeil noch in der Hand, aber der Kopf war ihm abgeschlagen. Außerdem die Zeichen scheinen zu besagen, dass sie auf der Flucht nach Westen gefallen sind. So wie ich es mir deute, haben sie den Feind schon an der Außenmauer oder beim Sturm auf sie angetroffen, als sie zurückkehrten, und das wäre vor 2 Nächten gewesen, wenn sie wie gewöhnlich an den Postenstellen die Pferde gewechselt haben. Sie konnten nicht in die Stadt und sind umgekehrt.« »O weh«, sagte Theoden, »dann hat Denethor von unserem Ritt keine Meldung erhalten und wird nicht mehr glauben, dass wir noch kommen. Not duldet keinen Aufschub, doch besser spät als niemals«, sagte Eomer, »und vielleicht wird sich der alte Spruch diesmal als so wahr erweisen wie nur je, seit die Menschen mit Zungen reden.« Zu beiden Seiten der Straße ritt das Heer von Rohan leise voran. Nun bog die Straße um die Ausläufer des Mindoluin herum, nach Süden. Weit voraus, fast genau in ihrer Richtung, sahen sie einen roten Glutschein am schwarzen Himmel, und die Flanken des hohen Berges traten dunkel hervor. Sie näherten sich der Ramas um den Pelennor, aber noch war es nicht Tag. Der König ritt in der Mitte der vordersten Schwadron, umgeben von den Männern aus seinem Hausvolk. Dahinter kam Elfhelms Eorit, und nun bemerkte Merry, dass Dernhelm in der Dunkelheit von seinem Platz ausgeschert war und beständig weiter vorrückte, bis er dicht hinter der Leibwache des Königs ritt. Halt wurde befohlen, Merry hörte, wie vorn leise gesprochen wurde. Vorreiter waren zurückgekommen, die sich bis fast an die Mauer gewagt hatten. Sie kamen zum König. »Man sieht große Brände, Gebieter«, sagte der eine. »Die Stadt ist von Feuer umgeben, das Feld voller Feinde. Doch anscheinend sind alle zu einem Sturmangriff herangezogen worden. So viel wir sehen konnten, sind an der Außenmauer nur noch wenige, und die sind voll mit dem Einreißen beschäftigt und kümmern sich um nichts sonst.« »Wisst ihr noch, was der Wilde gesagt hat, Gebieter?« sagte ein anderer. »Ich lebe in Friedenszeiten auf dem flachen Land, im Wold. Wiedfahrer ist mein Name, und auch mir trägt die Luft Nachrichten zu. Tatsächlich dreht der Wind. Ein Hauch kommt von Süden her, mit etwas Seetang darin, wenn auch noch schwach. Der Morgen bringt Neues. Über den Dunstwolken wird der Tag heraufdämmern, wenn ihr über die Mauer kommt. Wenn du wahr sprichst, Wiedfahrer, dann mögest du nach diesem Tag noch viele gesegnete Jahre erleben«, sagte Theoden. Dann wandte er sich an sein Gefolge, aber nun mit so deutlicher Stimme, dass auch viele Reiter in der ersten Eorit ihn hörten. »Die Stunde ist da, Reiter der Mark, Eols Söhne. Vor euch sind Feinde und Feuer, weit hinter euch die Heimat. Doch fechtet ihr auch auf fremdem Felde, der Ruhm, den ihr dort erringt, ist euer für immer. Eide habt ihr geschworen, nun leistet, was ihr gelobt habt, eurem Herrn, eurem Lande und Beistand den Bundesgenossen.« Die Männer schlugen mit den Speeren an die Schilde. Eomer, mein Sohn, du führst die erste Eoret, sagte Theoden. Und sie reitet hinter dem Banner des Königs in der Mitte. Elfhelm, du nimmst mit deiner Schwadron die rechte Seite, wenn wir über die Mauer sind. Grimbold geht mit der seinen nach links. Die anderen Schwadronen folgen diesen dreien so gut sie können. Schlagt den Feind, wo immer er sich sammelt. Andere Pläne können wir nicht machen, denn noch wissen wir nicht, wie es auf dem Felde steht. Vorwärts nun! Und keine Furcht vor dem Dunkel! Der Trupp an der Spitze setzte sich in Bewegung und ritt so schnell er konnte. Was immer Witfara vorausgesehen haben mochte, bis jetzt war es noch dunkel. Merry, hinter Dernhelm im Sattel, hielt sich mit der linken Hand fest, während er mit der anderen sein Schwert in der Scheide zu lockern versuchte. Er merkte nun, dass es die bittere Wahrheit war, was der alte König zu ihm gesagt hatte. »Was wolltest du tun in einer solchen Schlacht, Meriadoc?« »Weiter nichts«, dachte er, »als einen Reiter behindern und bestenfalls hoffen, mich im Sattel zu halten und nicht von galoppierenden Pferden zerstampft zu werden.« Stunde bis dahin, wo die Außenmauer gestanden hatte. Bald waren sie dort, schneller als Miri lieb war. Wildes Geschrei brach los, und es gab einiges Waffengeklirr, aber nicht lange. Die wenigen Orks, die sich an der Mauer zu schaffen machten, waren verblüfft und wurden rasch totgeschlagen oder verjagt. Vor den Trümmern des Nordtors in der Ramas hielt der König wieder. Die erste Eoret schloss hinter ihm und zu beiden Seiten auf. Dernhelm hielt sich dicht zum König, obwohl Elfhelms Schwadron weiter rechts stand. Grimbolds Männer wandten sich zur anderen Seite und passierten die Mauer bei einer großen Bresche etwas weiter östlich. Merry spähte hinter Dernhelms Rücken vor. Weit voraus, mindestens 10 Meilen entfernt, wütete ein großer Brand. Aber zwischen ihm und den Reitern glühten feurige Linien in einem weiten Halbkreis, an der nächsten Stelle keine 3 Meilen vor ihnen. Sonst konnte er auf der dunklen Ebene nicht viel erkennen. Und bis jetzt sah er keine Hoffnung, dass es morgen werden könnte, und spürte auch nichts von einem Wind, mochte er nun gedreht haben oder nicht. Leise strömte nun das Heer von Rohan in Gondors Felder hinüber. Langsam, aber stetig, wie die steigende Flut durch Bruchstellen in einem Deich dringt, den die Menschen für sicher gehalten haben. Aber alles Denken und Trachten des schwarzen Feldherrn war nur auf die Eroberung der Stadt gerichtet, und bis jetzt war noch keine Nachricht zu ihm gelangt, die ihn darauf hinwies, dass er in seinem Schlachtplan etwas übersehen hatte. Nach einer Weile führte der König sein Heer ein Stück weit nach Osten, um zwischen die Belagerungsfeuer und die äußeren Feuer zu gelangen. Noch immer waren sie unangefochten. Und noch immer gab Theoden kein Signal. Endlich hielt er noch einmal. Sie waren der Stadt nun näher. Ein Brandgeruch lag in der Luft. Und finster war es wieder tot. Die Pferde waren unruhig. Der König aber saß regungslos auf Schneemähne und blickte zu der gequälten Stadt hin, wie plötzlich von Furcht oder Unentschlossenheit befallen. Er schien zu schrumpfen, geduckt vom Alter. Merry selbst fühlte sich wie unter einem Berg von Befürchtungen und Zweifeln. Sein Herz schlug nur langsam. Die Zeit schien stillzustehen vor Ungewissheit. Sie kamen zu spät. Zu spät war schlimmer als niemals. Würde Theoden verzagen, den alten Kopf sinken lassen, abwinken und sich davonmachen zu einem Versteck in den Bergen? Endlich spürte es Merry ohne jeden Zweifel. Ein Wetterwechsel. Wind wehte ihm ins Gesicht. Licht schimmerte. Weit, weit im Süden sah man undeutlich etwas wie Wolken, die sich verschoben, graue, treibende, heranwogende Wülste. Hinter ihnen war Morgen. Doch im gleichen Moment leuchtete die Stadt grell auf, als wäre ein Blitz aus dem Boden unter ihr emporgefahren. Eine quälende Sekunde lang stand sie in der Ferne vor ihnen, schwarz-weiß in blendendem Licht, der höchste Turm wie eine glitzernde Nadel. Dann, als das Dunkel sich wieder um sie schloss, drang ein lautes, dröhnendes Krachen über die Felder. Bei diesem Ton streckte der König plötzlich wieder den krummen Rücken durch und schien zu wachsen. Hoch richtete er sich in den Steigbügeln auf und rief mit lauter Stimme, so deutlich wie ein Sterblicher nur rufen kann, Voran, voran, Reiter Theodens, zu blutigem Tagwerk, in Tod und Brand. Speersplittere, Schildberste, den Sand rötet, eh die Sonne aufgeht. Reitet, reitet, reitet für Gondor! Dann nahm er seinem Bannerträger Gutlaff ein großes Horn ab und stieß so gewaltig hinein, dass es barst. Und sogleich vereinten sich alle Hörner des Heeres zu einer grimmigen Musik, und wie Sturmesbrausen schallten in dieser Stunde die Hörner von Rohan über die Ebene und hallten wie Donner von den Bergen wider. »Reitet, reitet, reitet für Gondor!« Der König rief seinem Pferd etwas ins Ohr, und Schneemähne stürmte los. Hinter ihm wehte sein Banner im Wind, das weiße Pferd im grünen Feld. Aber mit dem König konnte es nicht Schritt halten. Die Ritter seines Hauses preschten ihm nach, doch er blieb allen voraus. Eomer ritt dort, den weißen Pferdeschweif flatternd am Helm, und die vorderste Reihe der ersten Eoret brauste dahin wie ein